1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, kurz nach 1 und wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute eine freie Themennacht. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr gerne reden wollt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt über was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Katrin und die ist 27. Ja, hallo. Hallo Katrin. Hallo Domian. So, um was geht's bei dir? Ja, ich habe eine ziemlich heftige Geschichte. Es ist so, ich wurde vor 2 Jahren sekundär von einem Blitzschlag getroffen. Der ist in die Nähe des Hauses in einen Mast eingeschlagen. Ich war mit meinem damaligen Freund telefonieren. Ja. Und die elektrische Entladung ist über die Telefonleitung in meinen Kopf geknallt. Ach. Und in der ganzen Umgebung. Das heißt, du hast währenddessen telefoniert? Ich habe telefoniert. Es hat nicht gewittert, es war nur ein einziger Blitz und der ist in einen Mast eingeschlagen in der Nähe des Hauses, so 200 Meter, 250 Meter entfernt. Du hattest den Hörer in der Hand? Genau, ich habe telefoniert mit meinem Freund. Ich habe ihm gerade gesagt, wie gut es mir geht. Und dann ist der Blitz durch den Hörer in deinen Kopf gegangen? Also er ist in die Telefonleitung eingeschlagen, in der Umgebung. Und der ist, ja, durch den Hörer in meinen Kopf geknallt. Ich habe zwischengehört und es gab einen riesigen, heftigen Knall in meinem Kopf und ich bin durchs Zimmer geflogen und, Gibt es sowas? Das habe ich noch nie gehört. Ja, ist das physikalisch möglich? Es ist möglich. Mein Vater, der ist Lehrer für Elektrotechnik und er hat gesagt, das ist möglich. Also mir haben es viele nicht geglaubt. Ich bin danach natürlich ins Krankenhaus gekommen, habe gesagt, was passiert ist. Wurde erstmal ins EKG-Gerät angeschlossen und habe Herzrasen gehabt ohne Ende. Ja, wie hast du dich überhaupt gefühlt nach diesem Blitzschlag? Ich hatte Todesangst, natürlich. Also ich hatte einen Puls von über 200, gefühlt zumindest, und war gerade bleich. Meine Mutter war dabei. Aber du warst bei Bewusstsein? Ich war bei Bewusstsein. Ja. Ich bin durchs Haus gerannt, ich habe geschrien ohne Ende. Hattest du Schmerzen im Ohr? Nee, im ganzen Körper. Ich habe ja wie eine Hürde. War das heiß am Ohr? Es war nicht heiß am Ohr, mich hat eher der Knall erschreckt in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, mein Kopf würde platzen. Es hat aber nur im Kopf geknallt. Nee, im ganzen Körper. Es ist richtig durch meinen Körper. Im Körper, aber es hat nicht draußen irgendwie geknallt oder in dem Telefon. Der Mast war kaputt. Ja, okay, der Mast war kaputt, aber das Telefon hat nicht geknallt. Es hat gezischt, also es hat gerauscht und gezischt. Habe ich noch nie gehört sowas. Nee, mein Freund, der hat das auch mitgekriegt. Der hat natürlich dieses Zischen in der Leitung mitgekriegt. Mhm. Und ich habe es halt natürlich gespürt und den Telefonhörer weggeworfen und ich war völlig... Da du ja in dem Moment nicht wusstest, was da passiert ist, musst du ja wirklich geschockt gewesen sein. Ja, Man telefoniert und man hört plötzlich einen Knall in seinem Körper, im Kopf und fliegt... Du bist durch die Wohnung geflogen? Also ja, durch das Zimmer. Also jetzt nicht weit, 2 Meter vielleicht, aber es war schon heftig. Ja, was heißt geflogen? War denn da so eine Kraft, die dich weggestoßen hat? Ja. Das hat mich richtig zur Seite gemacht. War der Telefonhörer kaputt? Nein. Also in der umliegenden Umgebung waren die Telefone kaputt, aber bei mir nicht. Also es war das auch Telefon nicht, funktioniert heute noch. Es war auch nicht durchgeschmort? Auch nicht das, nee. Das klingt ja eher wie so ein mystischer Vorfall. Ja. Das ist es, hat das jemand gesehen, wie du durchs Zimmer geflogen bist? Also gesehen nicht. Meine Mutter kam direkt ins Zimmer rein, als es passiert ist. Sie hat gesagt, da wäre ein Flugzeug reingeflogen ins Haus. Und war total geschockt. Also ich bin ihr in die Arme gefallen, sozusagen. Ja, welches Geräusch hat denn deine Mutter gehört? Ja, sie hat gehört, dass als wenn ein Flugzeug ins Haus geflogen wäre. Aber du hast gerade gesagt, dass dieser Knall eigentlich nur in deinem Körper stattgefunden hat. Nee, sie hat ja den Blitz gehört. Draußen. Es hat ja einmal geknallt in den Mast hinein. Das hat sie gehört. Wie viele Meter bist du dann in dem Zimmer geschleudert? Wie gesagt, so 2 Meter vielleicht ungefähr. Würde ich mal so schätzen. Also bist du geschleudert worden oder bist du aus Schreck gesprungen? Ich bin eher gesprungen, aber ich hatte so das Gefühl, es hätte mich irgendwas weggedrückt. Also richtig weggehauen einfach. Und dein Papa ist Lehrer für Elektrotechnik oder so? Technik, genau. Und ich habe mir, wie gesagt, viele nicht geglaubt, aber er hat gesagt, es ist möglich. Hat er denn von so einem Vorfall auch schon mal gehört? Nein. Ich bin auch seitdem, ich muss sagen, das Schlimmste ist einfach, seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Also, Bevor du das erzählst, entschuldige bitte. Du bist dann ins Krankenhaus gekommen und was haben die da, haben die irgendwas festgestellt? Nee, die haben halt ein EKG gemacht bei mir und das war dann aber wieder in Ordnung. Also ich habe mich dann wieder gefangen. Und bist an dem gleichen Tag dann noch nach Hause gegangen? Ich bin wieder nach Hause gegangen, aber dann ging halt, die Schreckensnächte los. Also dass ich plötzlich elektrische Entladung im Körper hatte. Also ich hatte das Gefühl, mein Nervensystem würde platzen vom linken Ohr ins rechte Bein. Hm. Und das waren solche Schockerlebnisse, dass ich halt in die Psychiatrie gekommen bin. Ach du je. Und die haben halt mir das nicht geglaubt. Die haben gesagt, ich würde das erfinden oder es wäre eine Psychose oder ähnliches. Also ich bin nur auf Abwehr und Kritik gestoßen. Ja. Gibt es denn überhaupt einen seriösen Menschen, abgesehen von deinem Vater, also einen Arzt oder irgendjemand anderen, der dir das glaubt? Ja, jetzt vor anderthalb Wochen bin ich zu einem neuen Arzt gekommen, nach 2 Jahren. Mhm. Der erste Nervenheilarzt, der mir das geglaubt hat. Und der hat mich gleich zu einem Traumatologen überwiesen. Weil er gesagt hat, eine posttraumatische Belastungsstörung, die ich habe. Und Ich habe gerade auch in der Sekunde gedacht, das könnte auch ein Ausdruck einer Psychose sein, dass du das dir, also in deiner Realität so erlebt hast, aber dass es in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden hat. Ja, da sprechen einige Dinge dagegen. Man muss mir ja glauben, wenn ich sage, das ist passiert, aber dass meine Mutter dabei war. Also sie hat das definitiv mitgekriegt, dass mir das passiert ist. Und es kann natürlich sein, dass ich nachhinein eine Psychose dadurch entwickelt habe, weil ich sehe halt seit dem Ereignis Licht im Kopf. Licht im Körper, Licht im Kopf. Das setzt mir natürlich sehr, sehr zu, weil ich einfach zum Beispiel die letzten 4 Tage fast gar nicht geschlafen habe. Also das hält nach wie vor an, dass du nicht schlafen kannst. Ja. Und du siehst, wenn du die Augen zumachst, siehst du Licht in deinem Gehirn irgendwie. Ja, genau. Also wie kann man sich das vorstellen? Einfach eine Sonnenkugel oder was siehst du? Nee, ich würde es so beschreiben, es kennen ja viele, wenn man in die Disco geht, man kennt dieses Disco-Licht. Also das so blitzartige Phänomene. Manchmal hält es auch an, dass ich nur Licht im Kopf sehe, also richtig Licht, als würde jemand mit einer Taschenlampe in meine Augen leuchten. Ja. Das liegt jetzt 2 Jahre zurück. Ja. Aber du wirst doch hin und wieder mal doch schlafen können, sonst wärst du völlig erkrankt und gar nicht mehr lebensfähig. Ja, das Problem ist, ich bin momentan nicht wirklich lebensfähig, weil ich habe halt seit der Zeit sehr, sehr viele Medikamente bekommen, die mich auch abhängig gemacht haben, Benzodiazepine und ähnliches, und die das Ganze nur noch verschlimmert haben, und ich bin halt in einen Entzug gekommen. Ach du je, das ist alles dadurch ausgelöst worden? Ja, genau. Also, lebst du zu Hause noch im Moment? Im Moment wieder, ja. Ja. Also seit 2 Jahren bin ich sozusagen aus dem Leben gerissen, kann ich gar nichts mehr machen. Ich war nur in Psychiatrien und zwischendurch mal, völlig aus dem Leben geworfen. Und da, wo du jetzt behandelt wirst, hast du das Gefühl, dass das zumindest ein bisschen vorangeht? Also ich muss sagen, ich habe so eine Abwehr gegen Ärzte. Also ich bin da so ein bisschen, weil ich wurde in der Psychiatrie sehr, sehr schlecht behandelt und habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich kann Psychiatrien wirklich nicht jedem empfehlen. Aber du hast ja gerade gesagt, dass da ein Arzt ist, der dich jetzt ernst nimmt. Nee, also ist nicht in der Psychiatrie, das ist einer, der hier allgemein tätig ist, in der eigenen Praxis. Und bei dem bist du im Moment? Bei dem bin ich im Moment. Und das ist okay? Es ist ja, momentan wirken die Medikamente noch nicht so, aber ich möchte eigentlich auch nichts nehmen, aber ich muss halt was nehmen, um irgendwie wieder schlafen zu können. Du hast gerade gesagt, deine Mutter war mehr oder weniger dabei, die hat das so mitbekommen. Und du sagst, dass du zu Hause wohnst. Schläft deine Mutter schon? Nein, die ist noch da. Die ist noch da? Ja. Ist die bei dir jetzt im Zimmer? Die ist nicht im Zimmer, die sitzt vom Fernseher, aber ich kann gerne mal... Das würde mich sehr interessieren, wenn du sie vielleicht fragen könntest, oder ich kann ja auch mal fragen, liebe Mutter von Katrin, ich würde gerne ein paar Worte mit dir aussprechen. Geh mal rüber. Ja, sie kommt. Sie kommt, das ist ja super, das ist ja interessant. Ich gebe sie der Mann. Ja, wie heißt deine Mutter? Meine Mutter ist 60. Nee, wie sie heißt mit Vornamen? Ach so, wie sie heißt. Carmen heißt. Carmen. Ja. Carmen. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt auf Carmen. Ja, hallo Domi. Hallo Carmen. Hier ist sie, Carmen, genau, die Mutter von Katrin. Ja, das ist ja nett, dass du auch nochmal ans Telefon kommst. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Aber dieses Phänomen ist von, wir haben das ist inzwischen auch schon von mehreren Seiten bestätigt worden, auch so in der Literatur bestätigt worden. Und Menschen, die da physikalisch ein bisschen was von verstehen, die haben das also auch so erklärt, dass das möglich ist. Also ich war im Haus, ich war ziemlich in der Nähe und ich hatte einen Wahnsinnsknall wahrgenommen, als wenn, bei uns fliegen die Flugzeuge ziemlich nah vorbei, als wenn hier wirklich ein Flugzeug eingestürzt ist ins Haus. Und ich konnte das Haus, das war so eine richtige Erschütterung auch, also wie so ein Krachen im Gebälk. Mhm. Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Und dann hörte ich einen Knall oben und einen furchtbaren Schrei und ein Gepoltere, und dann fiel sie mir auch schon in die Arme. Wie erschien sie dir, als du sie dann gesehen hast? Wie eine Säule, kreideweiß, ich sterbe ja. Und hilf mir. Und also es war eine ganz außergewöhnliche Situation. Und also für dich ist absolut sonnenklar, dass deine ja. Tochter das wirklich so erlebt hat, ja. Und dass es nicht ja. eine psychische Erkrankung ist. Die Frage kam oft, ob sie das wirklich erlebt hat, mhm. weil, also ich habe mir auch sagen lassen, dass auch gerade Menschen, die psychisch krank sind, manchmal die dollsten Sachen erfinden. Genau. Aber sie hat es leider erlebt, und das war wirklich der Tag X, und das ja, und du hast halt diese Odyssee hinterher. Ja, dann muss das ja für dich als Mutter ganz schlimm ja, gewesen sein, mitzubekommen, ja. dass in den Psychiatrien die Ärzte ihr nicht geglaubt haben. Ja, ja, also wir kämpfen seitdem auf verschiedenen Ebenen und haben schon sind schon die Republik rauf und runter und teilweise im Ausland gewesen. Mhm. Um Hilfe zu bekommen. Mhm. Und ja, da hat sie auch wirklich ganz viel durchgemacht. Deine Tochter war vor diesem Blitzunfall ganz gesund, ganz normal, ja. alles im Lot. Rucksacktouristin, hätte ich fast gesagt, ja, ja. angstfrei durch Neuseeland getrennt, so, nicht getrennt, mhm. aber die Frage ist oft gekommen. Nicht? Ist sie denn jetzt, würdest du sagen, auch wesensverändert danach? Also angstbesetzt, unglaublich angstbesetzt. Ne? Kann man ja auch verstehen. Bei jeder kleinsten Belastung, wenn irgendwas ist, mhm. was andere nur mal ebenso nebenbei wahrnehmen, das macht ihr solch eine Angst, dass immer gleich, mhm. als wenn immer gleich ihr Leben bedroht ist. Mhm. Ne? Und also ja. das ist ja jetzt ein ganz, ganz spezieller Fall. Mhm. Ich würde auch in diesem Fall gerne mal mein Publikum fragen, ob jemand vielleicht mhm. irgendeine Kapazität kennt oder irgendjemanden ja, weiß. Ja, das ist sicherlich auch so ihre Hoffnung oder unsere Hoffnung. Genau. Denn wir hatten damals Kontakt aufgenommen mit der Uniklinik in Regensburg mhm. und das hatten wir im Internet gefunden, dass sie sich damit befassen ja. und aber die wollten auch mehr von ihr wissen, wie sie es überlebt hat, wie sie es erlebt hat, wie es ja. ihr jetzt geht. Also ihr sucht jemanden, der ihr helfen kann, ja. Der das behandeln kann, der ja, in irgendeiner Weise damit erfahren. Weil die Phänomene immer noch so stark hat, genau, und genau. die nicht zur Ruhe kommen lassen. Also ne? wir haben die Geschichte jetzt sehr, sehr ja. gut erzählt, oder ihr habt die gut erzählt. Wenn jemand irgendeine Idee hat, ja. wo es eine Uni gibt oder irgendeinen Professor, ja. oder so. Meldet euch doch bitte bei uns und wir stellen den Kontakt dann zu Carmen und zu Katrin her. Carmen, danke, dass du auch nochmal gesprochen hast. Und gib mir doch nochmal netterweise die... Das ist ja sehr am Herzen, denn wir kämpfen hier gemeinsam mit unserer Tochter. Absolut, ja. ja. Wenn wir helfen können, das machen wir sehr gerne. Ja. Dankeschön. Tschüss, Carmen. Geht mal weiter. Ja, gerne. Mhm. Hallo, Domian. Katrin, was hast du eigentlich vorher gemacht, beruflich, oder hast du studiert? Ja, ich habe studiert, aber ich wollte mein Studium wechseln. Ich wollte Theaterpädagogik studieren in dem Monat, als es anfing. Und jetzt liegt alles brach seitdem und du ja. kannst nichts machen. Ich habe halt Schauspielerei gemacht oder mhm. im Theater gearbeitet. Also Katrin, ich habe es ja gerade zu meinem Publikum gesagt, wenn jemand eine Idee hat, der möge sich bei uns melden. Ja. Vielleicht können wir euch ja durch irgendeinen schlauen Tipp eines Zuschauers oder Zuhörers helfen. Das wäre ja was. Das wäre natürlich nett. Ich habe noch eine kurze Bitte. Es ist so, oder keine Bitte. Es wurde halt von anderen Kreisen gesagt, dass man durch so ein Phänomen, dass etwas ausgelöst werden kann, was, ich kann zum Beispiel seit einem Jahr ungefähr Energien abgeben. Ich habe das Gefühl, es sind überschüssige Energien, als wäre noch etwas in meinem System, was einfach noch immer raus muss. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich Leute damit irgendwie auskennen, so wie man so Energien einfach rauskriegt, dass man auch wieder ruhiger wird. Also ich bin wirklich... Also ich merke schon, ja. da muss jemand ran, der richtig ja. Ahnung hat. Ja. Ne, der mit solchen Phänomenen sich auskennt und ja. der das fundiert auch behandeln kann. Ja. Liebe Katrin, also ich wünsche wirklich, dass irgendwas Gutes, Interessantes hier reinkommt ja. und wir dir helfen können. Ich drücke dir die Daumen, dass dir geholfen wird. Mhm. Und dass Danke. Du wieder zu einem annähernd normalen Leben zurückkehren wirst. Ja, das wäre schön. Das ist ja wirklich ein Schock, das glaube ich ja. auch. Alles Liebe, alles Gute, Katrin, und ja. wir melden uns bei euch. Alles Gute. Danke tschüss. Schön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und hier ist Carlos. Carlos ist 20. Hallo, Carlos. Hallo. Hallo, Carlos. Um was geht's bei dir? Also, ich bin bei Stuttgart 21, ich bin ein Demo, also ich protestiere gegen Stuttgart 21, das große Projekt, wie man im Fernsehen, in den Medien groß mitkriegt. Ja. Und da wollte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich war an diesem besagten Tag, am 30., dem Donnerstag, mit in den Park gewesen. Als die Polizeieinsätze so heftig da... Wo es heftig durchgegriffen haben. Ich bin jetzt gerade auch an der Mahnwache, also für die Leute Mahnwache, was im Park ist. Ich bin gerade jetzt hier schaffen. Wie viele Leute sind da im Moment? Im Moment bin ich gerade alleine hier, weil meine Ablösung sollte eigentlich normalerweise vor einer Stunde kommen, aber da hat sich einer vor unsere S-Bahn geschmissen und der hat angerufen, dass keiner kommen kann. Also, das heißt, du musst noch eine Weile durchhalten. Ja. Wie lange stehst du schon heute da? Ich stehe schon seit um 7 da und seit heute Morgen um 7? Nee, abends. Abends, also seit 19 Uhr stehst du da. Genau, ja. Genau. Mhm. Und naja, ich war halt mit in der Menge drinne und ja, es war halt so gewesen, man hat mich nicht aufgefordert zu gehen, man hat mich auch nicht weggetragen, wie sie es sonst immer machen, man hat gewaltsam durch die Demonstranten reingeprügelt, auch ehrlich gesagt, also richtig reingeschlagen mit den Schlagstöckern und Pfefferspray in die Augen. Mhm. Und ich stand in so einem blöden Winkel, dass der Wasserwerfer mich getroffen hat, dass ich auf ein Auge jetzt nur noch Umrisse sehe, dass ich gar nichts mehr sehe und auf dem anderen Auge sehe ich komplett was. Mhm. Nur auf dem linken Auge ist wie verrissen, also ich sehe nur Umrisse und halt so Art wie Regenbogenfarben sind das. Ich war beim Arzt gewesen und war auch im Krankenhaus gewesen, fast 2 Wochen und er meint, es könnte weggehen, aber wenn es nicht weggehen sollte, könnte man eine Augenlaserung machen und er weiß aber nicht, was das bringt, was der Augenkern oder Jetzt bin ich gerade erstaunt, weil mir das nicht bekannt war, dass noch ein Mensch in der Art verletzt worden ist. Durch die Presse ging ja der ältere Mann, dessen Auge ja ganz schwer verletzt war und das waren ja schreckliche Bilder und der auf dem Auge wohl auch für immer blind sein wird. Also der wird blind sein, er war hier gewesen, er ist wohl auch. Mhm. Wir kennen ihn dann und er ist halt vor das Gericht gegangen, es sind auch viele vor das Gericht gegangen, auch ich. Und es wird dann halt entschieden, also es dauert halt eine Zeit, bis das alles durch ist. Ja. Und ich habe echt Respekt vor dem Mann, der kommt immer noch zur Demos und ich habe echt großen Respekt und er zeigt so einen Einsatz, dass er nicht möchte, dass der Pago und der Bahnhof allgemein abgerissen werden. Ich glaube, der Mann wollte, das war ein älterer Mann, der wollte sich ja sogar vor euch stellen und sagen und die Polizisten animieren, dass sie friedlicher vorgehen sollten, ne? Glaube ich, so war das. Genau. Und er hat dann den Wasserwerfer komplett ins Auge gekriegt, was natürlich furchtbar ist und schlimmste Verletzungen dann mit sich gezogen hat. Ja, also ich bin dann nach der Sache bin ich dann rausgezogen worden. Mir hat man dann halt Wasser ins Auge gespült und ich habe dann gedacht, okay, es geht weg. Mhm. Und bin dann halt nicht mehr hingegangen, habe dann bloß noch die ganze Verletzung rausgezogen bei den Demosani, habe dann noch mitgeholfen, unter die Arme gegriffen. Mhm. Und wir hatten insgesamt über 450 Verletzte gehabt. Davon hatten wir eine Todesperson. Eine was? Eine Todesperson? Ja, die wurde stand auch in der Presse, die wurde halt irgendwie getroffen auf dem Brustkorb und ist irgendwie an einem Herzinfarkt bei der älteren Frau gestorben. Ja. So sagen es einige, aber ob stimmt, das weiß ich jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht. Also es ist einfach irgendwie so, aber ich erzähl's mal. Also dieser Fall ist mir auch nicht bekannt. Das ist, aber die Frau ist dann an den Folgen oder an die Folgen. Aber es ist nicht während des Einsatzes gestorben. Nein, nicht während. Nein. Also irgendwie danach irgendwie was passiert, aber das weiß ich jetzt auch nicht, wie das da war. Also es haben einige Leute gesprochen, auch die Presse davon und mit dem Mann. Du bist ein engagierter junger Mann, der da. Ich bin engagierter Parkschützer. Ich bin schon jahrelang Parkschützer. Ich komme normalerweise aus der DDR drüben. Ja. Wie man damals auch den Tagebau wollte man nicht haben, dass er die Bäume abholzt und so. Und da hatten wir uns schon damals schon gegen die Bäume gekettet und so. Aber diesmal war es ein. Aber du bist erst 20 Jahre alt. Da kommst du nicht mehr aus der DDR, sondern aus den neuen Bundesländern. Aus den neuen Bundesländern. Genau. Ja. Woher kommst du dein Engagement, dass du dich so sehr für die Sachen einsetzt und dann auch so viele persönliche Nachteile in Kauf nimmst? Also bei mir kommt es einfach durch, ich war schon damals immer engagiert gewesen, ich habe damals als Stadtfest, da habe ich immer geholfen beim Zeltaufbau, immer wieder in der Schule, immer irgendwie immer gab es. Ich habe eigentlich nichts drauf geerbt, meine Eltern waren nicht so gewesen, ich habe es einfach irgendwie von mir aus gemacht, weil ich bin einer, der gerne auf die Menschen zugeht und redet und sagt, hey, pass auf. Also und ein großer Naturliebhaber offensichtlich. Genau, also ich bin beruflicher Personenschützer auch, aber wurde gekündigt, weil von meinem Chef die Frau gestorben ist und der ist schon 65 und der packt das nicht mehr alleine. Ja. Und ich habe auch damals immer viel mit Natur gehabt, damals in den neuen Bundesländern halt Schulgarten hatten und so und dann sind immer. Aber das ist ja interessant, das sind ganz verschiedene Welten. Also jemand, der so Naturschützer ist und Natur mag und Personenschützer, das sind ja eigentlich so andere Mentalitäten, eigentlich. Aber muss auch nicht eigentlich sein, muss auch nicht sein. Also wir haben Leute, die sind Polizisten und sind gegen das Projekt. Ja, klar, das gibt es. Im Moment hast du keine Arbeit. im Moment bin ich arbeitslos und... Das heißt, jetzt hast du auch die Zeit, dann sehr oft da zu sein und... Einfach mal da zu sein. Ich will einfach auch präsent zeigen, dass man auch sagen kann als Jugendlicher, man muss nicht immer feiern gehen oder so. Ich gehe jeden Tag hier, ich bin wirklich nonstop hier. Ja. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht hier bin. Also ich wohne alleine. Ja. Und du wohnst mittlerweile auch in Stuttgart? Ich wohne in Stuttgart, ja. Ja. Was ist deine, Carlos, was ist deine Prognose? Wie wird dieser sehr schwierige Konflikt ausgehen? Also ich sag von meiner Meinung her aus, es wird noch stärker zugehen, wenn die Schlichtungsgespräche vorbei sind und die sind dazu gegangen, die bauen weiter, denke ich mir mal, es wird härter werden. Der Prozess wird härter werden und die Polizei, die wird richtig durchgreifen. Mhm. Also wir sind gerade bei der Deutschen Bahn hier noch geduldet, wo wir gerade auf dem Dach stehen hier am Nordbahnhof. Ja. Aber du plädierst auch unbedingt für einen friedlichen Protest. Genau, ich bin friedlich. Und so sollten es auch andere Demonstranten sein. Finde ich auch. Weil sonst eskaliert das und das ist dann keine vorbildliche Verhaltensweise. Es muss unbedingt friedlich sein und es darf massiv sein, aber es muss friedlich sein. Ja, also ich war mit den Gorleben gewesen, bei dem Protest gewesen. Also da war es auch friedlich, aber da war es halt nicht so hart wie in Stuttgart gewesen, das muss man sagen. Ja. Carlos, also dann wünsche ich dir erstmal, was dein Auge anbelangt, dass es doch wieder gesund wird. Danke. Von ganzem Herzen. Und ich finde gut, dass du ein engagierter junger Mann bist und das ist schon mal viel wert, als nur rumzuhängen oder nur in die Disco zu gehen, da hast du schon recht. Ja, also wenn ich mal noch was sagen dürfte, also wenn die Jugendlichen gerade zuhören oder ältere Leute, schaut einfach mal unter www.parkschützer.de rein. Ja. Und dann sind weitere Infos über den Park und wie das Projekt weiterlaufen soll oder unter Twitter. Da sieht man jedes Programm und so, die Schlichtungsgespräche vom Mappus, vom Schuster. Und ja, würde uns freuen, wenn wir noch mehr engagierte Leute kriegen, die hier an der Mahnwache mitschaffen. Okay. Carlos, schöne Grüße nach Stuttgart hier aus Köln. Danke. Und alles Gute dir und den anderen Leuten. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Ich möchte euch mal kurz zwischendurch sagen, ich das vergesse. In der Nacht von Montag auf Dienstag nächste Woche sind wir nicht im WDR Fernsehen. Da gibt es nämlich die lange Story-Nacht. Wir sind zu hören auf 1 Live, das auf jeden Fall, im Radio, aber nicht im Fernsehen in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das nur mal für euch schon mal als Info. So. Mit wem machen wir weiter? Ich würde sagen mit Katharina. Und Katharina ist 18 Jahre alt. Hallo Katharina. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Leg einfach mal los. Also es geht darum, dass ich vor 6 Monaten zu Hause ausgezogen bin, beziehungsweise rausgeworfen wurde. Von meiner Mutter. Warum? Das ist eben die Frage. Also wir hatten eigentlich immer ein ziemlich freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Und dann... So, das hat vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen, wo ich dann immer mehr mit anderen auch gemacht habe, wie es halt so ist, dieser Lösungsprozess. Und ich glaube, damit ist sie irgendwie nicht klargekommen. Und dann fing das so an, immer mit kleinen Streitigkeiten, aber wie sie jeder hat. Lebst du mit deiner Mutter alleine? Oder hast du mit deiner Mutter allein gelebt? Oder gibt's nein, mein Vater hat da noch gelebt und mein Bruder. Mhm. Beziehungsweise lebt da immer noch. Ja, aber ich wollte gerade sagen. Ja, und der Bruder ist wie alt? Der ist 16. Ah ja. Mhm. Ja, und also das ist einfach, und dann ist es irgendwie eskaliert in der letzten Zeit. Und sie hat mir irgendwie alles verboten, so Kleinigkeiten immer nur, hat irgendwie immer rumgestichelt, hat mich wahnsinnig schlecht gemacht, hat meinen Bruder total vorgezogen, hat irgendwie grundlos geschrien, hat nicht mit mir gesprochen, hat mich geschlagen. Und es waren immer geschlagen sogar? Ja, also es war, wenn andere Leute sagen, sie werden geschlagen, das ist was ganz anderes, aber mich hat es einfach wahnsinnig hart getroffen, so, weil, also ich war da echt so wie paralysiert und konnte überhaupt nichts machen und stand da wirklich einfach nicht, konnte auch nicht mal meine Arme hochnehmen oder so, und sie stand da wirklich und hat mich voll verdrossen und es war einfach so ein Schock irgendwie für mich. Und dann mit den Händen oder mit Gegenständen? Nee, mit den Händen, und sie hat auch getreten, und aber es war nie mit irgendwas. Mhm. Also es ist, und als sie dich dann rausgeschmissen hat, mit welcher Begründung? Sie muss ja irgendwas gesagt haben. Ja, sie wollte mich nicht mehr sehen. Und was sagt dein Vater dazu? Nix. Nix? Nee, gar nichts. Wie, was ist denn da? Was ist denn das für ein Vater? Mein Vater ist ein bisschen abwesend. Abwesend? Also wirklich abwesend? Ist ja gar nicht viel zu Hause, oder? Doch, der ist schon zu Hause. Also der arbeitet halt wie alle anderen normal auch arbeiten, aber der ist schon zu Hause. Aber dem kann ich nicht so eine große Schuld geben. Der ist halt selber völlig überfordert, glaube ich, mit der Situation und hat auch Steht er denn, wie man das so sagt, auch unter der Fuchtel deiner Mutter? Der liebt meine Mutter halt und macht, das sagt deshalb nicht. Ja. Vor 6 Monaten rausgeflogen. Genau. Und jetzt, wo wohnst du? In der Wohnung. Alleine. Achso, hast du dir die Wohnung selbst organisiert oder wie? Ja, genau. Und wie finanzierst du das? Das ist auch eines der Probleme. Ja, wie machst du es denn? Also ich jobbe halt, aber es funktioniert eben einfach nicht. Also, aber wie hast du denn dann eine Wohnung bekommen als mittellose junge Frau? Ich habe einen tollen Vermieter. Also ich meine, ich war auch unter 18, als ich eingezogen bin. Das hätte er im Prinzip auch nicht machen dürfen. Und ich habe ihm auch von vornherein, und er hat dann aber gesagt, ja, wenn du mal nicht zahlen kannst, dann zahlst du es halt einen Monat später. Und, und den kanntest du so oder wie hast du den? Nee, also ich bin übers Internet auf die Wohnung gekommen und habe mir die Wohnung angeguckt und er hat direkt gesagt, ja. Aber dann, ich sag dir, da hast du aber Glück gehabt. Da hatte ich wahnsinnig. Aber wirklich, also, wie viel zahlst du Miete? 350 warm. Ja. Und im Moment jobbst du rum? Genau, im Café. Ja. Hast du einen Schulabschluss? Fachabi. Fachabi, na immerhin. Immerhin. Ja. Ja, das ist doch gut, also das ist doch. Aber das ist doch eine furchtbare Situation. Da wirst du von zu Hause von der Mutter rausgeschmissen, dein Vater meldet sich nicht großartig. Oder sprichst du mit deinem Vater schon mal telefonisch? Gar nicht. Nee. Seit 6 Monaten nichts von der Familie mehr gehört? 4 Monate ungefähr. Also wir haben gesprochen. Aber das war auch einfach, also ich habe die ganze Zeit versucht anzurufen und habe versucht mich zu melden und es kam immer nicht zurück und irgendwann sind sie dann mal drangegangen, beziehungsweise meine Mutter ist drangegangen und dann habe ich ihr gesagt, ich möchte nicht übers Telefon mit ihr über sowas reden, sondern wir treffen uns bitte. Ja. Und genau, das war dann aber genauso schlecht wie. Achso, ihr habt euch dann getroffen und das... Genau. Und wie ging das? Das hat aber lange gedauert, bis sie dazu gestimmt hat. Also sie wollte dann immer nicht, weil sie meinte, sie will mich überhaupt nicht sehen und ich hätte die ganze Familie versaut. Und wie verlief dann dieses Treffen? Sie hat vor mir gesessen und hat geweint und meinte, ich hätte die ganze Familie zerstört und sie wäre komplett alleine jetzt und es wäre alles meine Schuld. Und hat mich aber komplett, sie hat überhaupt nicht, ich habe dann gesagt, Mama, du hast mich geschlagen und du hast solche Dinge mit mir gemacht, irgendwie, wo ich so, also das war so, ich konnte es einfach gar nicht verstehen, weil eigentlich hatten wir mal eine gute Beziehung und ich liebe meine Mama nach wie vor, nur ich kann das einfach nicht verstehen, was mit ihr los ist. Glaubst du denn, also wenn du jetzt mal ganz streng zu dir selbst bist, dass du vielleicht auch ein bisschen Schuld hast, würde dir da ja, etwas... Ja, natürlich. Was fällt dir da ein? Also, ich glaube auch nicht, ich bin halt ganz normal durch meine Pubertät gegangen, schätze ich mal, wie alle anderen auch. Also es waren auch eigentlich immer nur normale Streitigkeiten, die so Mama und Tochter haben. Wo man eigentlich so denken müsste, das müsste eine erwachsene Frau dann, also die Mutter, auffangen irgendwie. Eben. Also wo man so denkt, so, warum bitte regst du dich gerade so darüber auf? Also was ist jetzt dein Problem mit mir? Und ich glaube nicht, dass es ein Problem mit mir, aber es geht jetzt schon wieder zu weit. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem mit mir ist, sondern eher mit ihr selber. Das wollte ich ja fragen. Sie muss ja eigentlich dann eine sehr, sehr unglückliche oder unzufriedene Person sein. Ist sie. Ist sie in der Familie, das heißt in der Ehe auch unzufrieden? Ja. Und also, da bist du vielleicht so der E-Punkt gewesen, dass sie mit den Nerven so labil ist, dass sie da ausgerastet ist. Ja, weil sie einfach, glaube ich, wahnsinnige Angst hatte, mich zu verlieren, weil ich so ihr einziger Punkt war, der irgendwie... Aber hat sie denn nicht dann im Moment wahnsinnige Angst, was mit dir los ist, was du machst? Da ist sie zu stolz für. Wahnsinn. Als sie euch da getroffen hat... Ich schätze, sie sitzt zu Hause und ist völlig verzweifelt, aber ich würde sie nie zugeben. Als ihr euch da getroffen habt das letzte Mal... War das außerhalb irgendwo in einem Café? In der Stadt haben wir uns getroffen. In der Stadt? Weil ich hatte gesagt, sie könnte zu mir kommen und dann wollte sie, dass ich zu ihr komme. Habe ich gesagt, nee, komm, dann lass uns an irgendeinen neutralen Ort gehen. Und wie endete dann dieses Zusammentreffen? Hat man irgendwas gesagt oder gab es wieder, was ist passiert? Das war im Prinzip wie das letzte Treffen, was wir hatten, haben uns sie hat mich angeschrien, ich habe gesagt, okay, Mama, du beharrst auf deinem Standpunkt, ich auf meinem, das bin ich hier gerade gar nichts irgendwie und also, das ist ja halt weiter dieses, ich wäre ein Versagerkind und sowas hätte sie nie gewollt und ist dann gegangen. Hast du denn jemanden aus der Familie, der eure Familienverhältnis auch einschätzen kann, mit dem du darüber sprechen kannst? Nee. Es gibt keinen Oma, keinen Opa, keine Tante, Onkel, irgendwas, irgendjemand, der nah an euch dran ist, keinen? Nee. Im Prinzip müsst ihr ja jetzt jemand vermitteln. Ja, das ist das Problem. Also ich habe auch einfach so einen riesigen Behördenmarathon hinter mir jetzt, aber das kann mir da gar keiner helfen. Behördenmarathon, weil? Weil A, ich versuche nach wie vor mein Kindergeld zu bekommen. Ach so, verstehe. Irgendwie versucht Unterstützung zu bekommen. Ich war auch beim Jugendamt, weil ich irgendwie wollte, dass da jemand vermittelnd irgendwie sich mit uns unterhält, weil ich gedacht habe, das bringt einfach irgendwie gar nichts so. Aber irgendwie fühlt sich dann nicht wirklich jemand zuständig. Ich sag dir mal was, das, was du da durchmachst, das macht dich auf einen Schlag 5 Jahre älter. Also im positiven Sinne, sage ich mal, weil du so viel Erfahrung sammelst, jetzt, du musst ja dein Leben organisieren. Ja. Das ist schon, das hat zumindest einen kleinen positiven Nebeneffekt, dass du selbstständig wirst. Aber das, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ja wieder Frieden, es müsste wieder Frieden in die Familie kommen. Es ist ja ganz gut, dass du jetzt außerhalb wohnst. Dadurch ist das ja schon ein bisschen entzerrt. Kannst du denn nicht doch deinen Vater in irgendeiner Weise einspannen, dass er vermittelt? Nein. Überhaupt nicht? Nein, auf keinen Fall. Also es funktioniert nicht. Also es muss ihm doch auch das Herz brechen, dass seine Tochter weg ist. Das kann ich bei meinem Vater überhaupt nicht einschätzen. Hm. Ich könnte auch denken, dass es ihm egal ist. So. Ich weiß es einfach wirklich gar nicht. Also wir haben auch nie gesprochen vorher oder so. Also ich weiß. Wäre deine Mutter denn dafür zu haben, dass ihr euch an einem neutralen Ort bei einem Therapeuten in einer Beratungsstelle treffen würdet? Nee, ist sie nicht. Deshalb war das Ganze mit dem Jugendamt und so. Also eine Frau hatte ich, die wollte mir dann helfen. Mhm. Aber meine Mutter meint, ich hätte das Problem, denn dann sollte ich mit irgendwem sprechen. Sie müsste das nicht tun und ja. Also sie blockiert komplett. Komplett, weil, ja. Weil das wäre natürlich eine Chance, wenn da ein neutraler Fachmann sitzen würde und ihr beiden mit am Tisch, könnte man vermitteln. Ja, aber das will sie nicht. Das will sie definitiv nicht. Und der Vater fällt auch raus. Es gibt keine Instanz, die sie respektiert und die du auch respektierst. Also es ist halt einfach das Problem, weil ich würde gerne Kontakt wieder mit ihr aufbauen, weil ich einfach irgendwie glaube zu verstehen, was ihr Problem ist, aber es funktioniert einfach nicht. Und ich kann damit einfach gerade überhaupt nicht umgehen, weil ich irgendwie... Ist eure Familie kirchlich organisiert? Nein. Manchmal wäre der Pfarrer auch gar keine schlechte Person, der vermitteln könnte. Aber wenn ihr das nicht seid, müssen wir da gar nicht drüber reden. Mann, was macht man denn da? Das ist aber wirklich schwierig. Es macht mich auch so innerlich so wahnsinnig unruhig. Also klar, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen, ich kann mich nicht mehr auf irgendwas konzentrieren. Es ist nicht wirklich was, aber es macht mich total wahnsinnig. Verstehe. Also wahrscheinlich, da sie so störrisch ist, sage ich mal, ist vielleicht das Klügste, erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt immer wieder anfängst, sind es immer dieselben Rituale. Dann reagiert sie wieder so und ihr habt euch in den Haaren. Ja. Dass man erstmal ein bisschen Verschnaufpause einlegt, vielleicht auch in der Hoffnung, dass sie wach wird. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass von ihr eine Initiative ausgeht. Ja, ich weiß halt auch nicht, wenn ich jetzt immer komme, dann bin ich mir ja nicht sicher, ob sie das gerade wirklich will, weil sie wird immer mir gegenüberstehen und sagen, tja, jetzt bist du doch wieder angekommen. So. Ich glaube auch, du hast schon viel unternommen, dass du gar nichts im Moment machen kannst, als dein Leben zu organisieren. Da bist du ja schon kräftig dabei. Ja. Erstmal zu schweigen, in der Hoffnung, dass von ihr etwas kommt. Ja. Ich möchte trotzdem, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Vielleicht hat sie noch eine Idee, vielleicht hat sie auch noch eine Idee, wie du dich ein bisschen stabilisieren kannst, weil das geht dir ja auch sehr, sehr nahe, das Ganze. Ja. Mann, oh Mann, Katrin, das tut mir leid, das tut mir wirklich leid. Also, du legst auf. Danke für das Gespräch schon mal. Ja, du legst auf und Heide, meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich an. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Gut, tschüss. 0800 220 50 50, domian@wdr.de, Dennis 22. Hi Domian. Hi Dennis. Du klingst aber verschlafen. Was ist los? Erinnerst du dich an mich? Nee, ist gerade im Moment nicht. Du hast mich damals zu Stefan geschickt. Ah, natürlich. Dennis, ja, schön, dass du da bist. Wir haben das arrangiert, dass du zu Stefan Raab gehen konntest. Und du warst auch, ohne dich zu melden bei mir, bei einer Lesung, ne? Bei einer Lesung? Oder war das nicht so? Nee. Nee, du warst aber bei Stefan Raab. Ja. Du bist sehr schwer krank. Genau. Wie geht es dir im Moment? Sehr, sehr schlecht. Bist du im Krankenhaus? Ja. Ich wollte mich bei dir ganz, ganz doll bedanken. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Sehr gerne, Dennis. Hella von Sinn war ja da. Hella von Sinn war auch da. Wir hatten danach ohne Maja kurz gesprochen. Du liegst jetzt im Krankenhaus. Sagst du nochmal den Zuschauern, die sich nicht an dich erinnern von damals und Zuhörern, was für eine Erkrankung du hast? Mukoviszidose. Mukoviszidose, eine sehr schwere Lungenerkrankung. Genau. Und du warst damals bei Stefan Raab, glaube ich, auch mit einem Sauerstoffgerät, weil das sonst gar nicht anders geht. Ja. Und wie lange bist du jetzt wieder im Krankenhaus? Seit heute eine Woche. Bist du im Moment auch an so einem Sauerstoffgerät? Ja, ich wollte meinen Geburtstag feiern. Nachträglich. Jetzt habe ich nicht verstanden. Du wolltest feiern? Nachträglich und dann ging es nicht. Dein Geburtstag? Ja. Wann hattest du Geburtstag? Am 2. November. Am 2. November. Dann gratuliere ich dir nachträglich auch sehr. Sehr herzlich. Danke. Ist die Krankheit jetzt so schlimm, dass du Angst hast? Ja, man kann es nicht mehr einschätzen. Ich muss auch leider wieder aufstehen. Bitte? Ich muss auch leider wieder aufstehen. Du musst auflegen, weil es so anstrengend ist. Ja. Ja. Dennis, dann freue ich mich sehr, dass du nochmal angerufen hast. Ja. Und ich möchte dir von allen Leuten, die jetzt zuhören, die herzlichsten Grüße ausrichten und die besten Wünsche. Ja. Und kannst du Hella Sinn von mir grüßen? Ja, das mache ich. Ich glaube, sie schaut auch heute Nacht wieder zu. Das macht sie so oft nachts. Ich grüße sie auf jeden Fall von dir. Und wünsche dir viel, viel Kraft und alles Liebe und alles Gute, Dennis. Ja. Das ist anstrengend für dich, ne, das Sprechen. Ja. Ja. Dann leg jetzt mal auf und unsere Gedanken und unsere Herzen sind bei dir. Ja. Auf Wiederhören, Dennis. Dankeschön. Gerne, tschüss. Tschüss. Uhr. Und wir machen weiter mit der Susanne. Und Susanne ist 28. Guten Morgen, Susanne. Ja, guten Morgen. Hallo, Susanne. Ich wollte erstmal gerade nur dem Dennis ganz, ganz liebe, gute Besserung ins Krankenhaus wünschen. Sehr nett von dir. Das hört sich ja nicht gut an. Nein, nein, er ist wirklich sehr schwer erkrankt. Und ich hatte mit ihm vor einigen Monaten mal gesprochen. Und da hatte er so den Wunsch geäußert, dass er mal Stefan Raab kennenlernen möchte. Und dann haben wir das zusammen mit der Redaktion von Stefan arrangiert, dass er mit seinem Sauerstoffgerät und allem drum und dran hier nach Köln kommt. Und er war im Backstage-Bereich bei TV Total und hat Stefan kennengelernt und Hella von Sinnen, die damals zu Gast war, und hat dann auch die Sendung mit angesehen und war ganz glücklich und hat einen großen Eindruck auch bei den Kollegen von TV Total hinterlassen. Das glaube ich. Susanne, zu dir. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe gesundheitlich auch leider große Probleme und habe seit 17.04.2007 mit chronischen offenen Wunden zu tun. 2004? Und 2007. Sieben? Mit chronischen offenen Wunden? Genau, ich hatte nach einer Hüftumstellung Metall rausbekommen an meiner rechten Hüfte. Und nach der Metallentfernung sind zwei Narben verheilt. Und eine ist ständig wie so eine Bockwurst, die zu lange gebrüht worden ist, oben aufgeplatzt und auseinandergegangen. Ist da hast du dir einen diesen Krankenhauskeim geholt? Unter anderem auch diesen MRSA, diesen multiresistenten Staphylococcus aureus. So heißt das, ja. Genau. Und den hat man aber erst was später festgestellt. Und die Wunde ist auch immer wieder operiert worden. Und ich bin von einem Krankenhaus ins nächste gezogen, weil die Ärzte auch immer wieder sehr schnell aufgegeben haben und anstatt zu sagen, wir wissen nicht weiter, wir schicken sie zu einem Kollegen, wurde mir dann direkt eingeredet, es kann psychisch bedingt sein, Es gibt Patienten, psychisch bedingt, wenn die Wunde nicht heilt? Genau, und weil die keine Diagnose dafür hatten. Und jetzt habe ich insgesamt 136 Operationen hinter mir. 136? 120 sind von April 2007 bis jetzt. Immer an der Stelle? Nur an der Stelle vom Oberschenkel. Und dann nochmal am linken Knie. Da hatte ich auch durch den Sturz eine offene Wunde. Die ist dann aber nach einer Zeit durch Eingipsen und komplette Ruhigstellung zugeheilt. Wie viele offene Wunden hast du denn im Moment? Im Moment ist der Oberschenkel zu. Das Bein, das wurde mir von der Klinik in Aachen gerettet. Mhm. Da bin ich super dankbar drum, weil in Köln ziemlich viele Kliniken waren, die es mir direkt amputieren wollten am liebsten. Mhm. Und das war für mich die Hölle auf Erden. Mhm. Auch wie die Ärzte einen gedemütigt haben im Krankenhaus und haben einem schon gesagt, dass sie einen extra zu Amputationsfällen legen, damit man sich schon mal an den Anblick gewöhnen kann. Und wenn es beim Selbstbeweis sein sollte und ich sag mal, man muss ja das ganze Leben dann umstellen. Ich habe mein Pferd schon verkaufen müssen und alles. Ja. Und du warst gerade dabei zu schildern, ich hatte dich gefragt, wie viele offene Wunden du im Moment hast. Also im Moment habe ich die Hüfte zu, aber am Knie am linken ist das wieder losgegangen. Mhm. Und um das ganze Knie sind sämtlich, ich sag mal, das ganze Knie ist umfasst mit, ich weiß nicht wie viele, Abszesse. Die im Moment verschlossen sind und das Knie natürlich enorm unter Spannung steht, geschwollen ist. Und die gehen im Moment nur punktförmig auf und dass der Eiter manchmal abläuft und verschließen sich selbst wieder. Aber es müsste dringend operiert werden und kein Arzt traut sich dran. Aber du musst doch wahrscheinlich die wahnsinnige Panik mittlerweile vor Operationen haben, nach so vielen Operationen. Allerdings, vor allen Dingen, weil die Ärzte auch sagen, mein Immunsystem, das ist halt festgestellt worden, das steht kurz vorm Zusammenbruch. Mhm. Hast du jedes Mal eine Vollnarkose bekommen? Ja. Das sind, also die letzte OP, die ich hatte, die war 12 Stunden lang. Das war also eine Riesensache mit Muskeltransplantation aus dem Rücken in den Oberschenkel und wenn da jetzt noch was schief gegangen wäre, wäre das rechte Bein amputiert worden, von der Leiste abwärts komplett das Bein, also komplett mit Gelenk und allem weg gewesen. Das bedeutet doch auch, dass du wahrscheinlich immer starke bis extreme Schmerzen hast. Ja, da habe ich mittlerweile Glück. Also ich habe in Aachen eine wunderbare Schmerzambulanz gefunden. Hm. Und auch wirklich Ärzte, alle, die mich im Moment betreuen, zu dem habe ich wahnsinnig viel Vertrauen aufgebaut, was für mich verdammt schwierig ist durch die ganze Zeit. Das glaube ich. Aber Schmerzambulanz, auch wenn sie gut ist, bedeutet ja, dass du dann starke Medikamente nehmen musst. Ja, das sind halt BTM-pflichtige Opiate, Morphine und so weiter. Und die du permanent nehmen musst. Die ich quasi permanent zu festen Uhrzeiten nehmen muss, damit der Pegel halt immer oben bleibt und dass ich überhaupt noch laufen kann. Würdest du sagen, jetzt im Nachhinein, nach deinem Wissen, was du dir angeeignet hast, dass die Hauptursache wirklich dieser Keim ist? Oder gibt es irgendwas anderes noch? Ist der Keim, denke ich mal, war unterstützend auch ein Puzzleteil, was dazu gehört. Ich habe übers Fernsehen bin ich in Kontakt mit einem Superarzt in Köln geraten, der mich im Moment behandelt und auch das mit dem Immunsystem festgestellt hat, was wir vorher nicht wussten. Hm. Und dass ich da auch einen Defekt habe, der halt schwer zu behandeln ist. Der dir aber vorher nie aufgefallen war? Nee, ist nie getestet worden und auch nie irgendwie aufgefallen. Und der Auslöser war dann diese Operation an der Hüfte? Genau. Und die vermuten, dass jetzt halt das Immunsystem einen sehr großen Beitrag dazu leistet, dass es halt nicht heilt. Mhm. Aber 100% können wir nicht sagen, ob das jetzt der einzige Faktor ist, der jetzt diese Heilung da verschlechtert. Mhm. Vorher, bevor das war, du sagst im April 2007, ne, fing das an, warst du vorher gesund? Ich sag mal, bis auf Asthma, Allergien und halt, dass die Knochen bei mir Fehlstellungen hatten, die zu spät festgestellt worden sind, sind von den Organen, dann war alles super in Ordnung. Mhm. Also die sind trotz der ganzen OPs im wunderbaren Zustand. Und nun hatte ich ja diese Zeit, das sind ja nun schon einige Jahre von 2007 bis jetzt Ende 2010, das hatte ich ja komplett aus deinem normalen Leben rausgerissen. Allerdings, also ich sag mal... Was hast du früher gemacht? Damals, ich habe Zahnarzthelferin gelernt im Beruf, den darf ich leider nicht mehr machen. Mhm. Bin auch seit Januar 2003 aus dem Beruf raus und seit Ende 2004 berentet. Und aber da war das doch noch nicht mit den... Das nee, da fing das mit diesen ganzen Hüft-OPs aber ach so, an, ach so, dass ich diese Umstellungen brauchte. Und aufgrund dieser Sache bist du damals schon berentet worden? Da bin ich schon berentet worden, oh, weil ich auf jeden Fall einen Beruf Zahnarzthelferin, weil der mit Zwangshaltungen bei der Stuhlassistenz zum Beispiel oder auch wenn man am Computer arbeitet, dann verbunden ist. Verstehe, aber damals hattest du ja noch nicht diese schwere Erkrankung, da hättest du noch was anders lernen können oder umschulen. Genau, nur das war halt, ich hatte ja eine Operation nach der anderen. Und schon da damals? Musste ich, hatte ich dann vielleicht mal so 3-4 Monate Wartezeit, da durfte ich aber das Bein dann wieder nicht belasten und da haben die Arbeitgeber hätten mich definitiv nicht eingestellt. Ich verstehe, also diese Operationen an den Gelenken, an der Hüfte, an den Gelenken, die haben schon vorher stattgefunden. Die haben schon vorher stattgefunden. Und der Super-GAU passierte dann im April 2007. Genau. Ich verstehe. Wo ich eigentlich überlegt hatte, eine Umschulung dann anzufangen und hatte mir auch ein Pferd gekauft und wollte mal eine Wohnung neu suchen und endlich dann gucken, dass ich jetzt endlich auf eigenen Füßen stehen kann und mir mein Leben endlich ja anfangen kann, weil ich habe die ganze Jugend eigentlich wegen Erkrankungen eigentlich überhaupt nicht erlebt und hatte jetzt halt gehofft, dass endlich irgendwas Positives passiert. Aber dann kam es knüppelhart. Dann kommt das dann knüppelhart und man kriegt halt immer wieder noch eins drauf, jetzt ist die Hüfte zu. Und das ist das Knie. Mit der Wunde, das ist jetzt wirklich alles überstanden. Du sagst, das Knie ist voller Abszesse und es ist eine hohe Spannung in dem Knie. Wenn das jetzt nicht operiert wird, du hast Angst vor der Operation, was passiert dann? Also ich sag, wir haben jetzt Antibiotikatherapien angefangen, wir haben gemerkt, die Schwellung ist minimal zurückgegangen. Nur da das abgekapselt ist, können die Abszesse nicht vollständig verschwinden. Und ich hatte jetzt auch unter anderem in Aachen über Dermatologen das auf Rat der plastischen Chirurgen abklären lassen. Und die sagten, diese Fuchsbauten, die sich da drunter gebildet haben, das sind ja alles wie so kleine Kammern, die da entstanden sind mit Narbengewebe. Die werden sich bei mir nicht mehr auflösen. Und das ist also richtig wie so eine steinharte Platte um die ganze Kniescheibe drumherum. Das heißt, du kommst um eine Operation nicht herum? Laut der Ärzte nicht. Ja. Aber die haben halt einfach Bammel, dass ich denen einmal auf dem Tisch bleibe wegen des schlechten Immunsystems. Und dass halt die Operation schief geht und der Muskel abgestoßen wird jetzt vom Körper. Und mein Gott, dann wäre halt keine Möglichkeit mehr. Susanne, du bist 28 Jahre erst alt. Ja. Woher holst du dir deine Kraft für all das, was du da aushalten kannst? Ich bin überglücklich. Mein ganzer Freundeskreis hat mich jahrelang unterstützt. Familie ist hinter mir geblieben, auch wenn vielleicht manche am Anfang auch immer vielleicht gedacht haben, was mag das sein? Und oder ist das vielleicht doch eine, die keine Lust auf Arbeit hat? Und ja gut, das wird man also bei dir wohl nicht mehr vermuten. Also Krankheit auf dem Pferdehof gewesen und habe da wenigstens die Kinder betreut, wenn es nur Aufsichtsperson war. Aber wohnst du denn auch noch bei deinen Eltern? Im Moment ja, aber ich habe so meinen eigenen Wohnbereich mit eigenem Eingang und so weiter bei mir. Und was ist deine Hoffnung? Ja, in erster Linie am liebsten natürlich gesund werden und vor allen Dingen, dass wirklich die Wunden jetzt und die Abszesse und dass das alles halt wirklich bereinigt wird und gut verheilt. Und dass ich dann halt vielleicht irgendwann endlich eine Umschulung anfangen kann und anfangen kann zu leben. Möchtest schon gern nochmal arbeiten und irgendwas machen? Und auf jeden Fall. Ja. Weil man sieht ja, man hätte am liebsten jetzt schon Familie oder wirklich eine feste Beziehung, die ich schon Jahre gehalten hätte vielleicht. Also Thema Beziehung findet auch nicht statt, ne? Das geht gar nicht. Nee, weil ich habe damals Beziehung beendet, weil konnte das mit mir selbst nicht vereinbaren. Und weil ich konnte meinem Freund die Zeit nicht geben mit mir zusammen. Er war bei der Bundeswehr als Bordmechaniker, war viel unterwegs. Ich dann in verschiedenen Kliniken, das waren 13 Krankenhäuser, überall verteilt. Und seitdem bist du solo? Und seitdem habe ich mir eigentlich keinen Freund mehr jetzt genommen oder so. Ich hatte ein paar so Anfragen mal in der Reha-Klinik und so, aber man hat einfach Angst und so, dass man doch dann, wenn man sich zu sehr darauf einlässt und freut und denkt, jetzt hast du einen Freund, dass er dann Susanne lässt. Ich wünsche dir sowas von ganzem Herzen, dass du wieder gesund wirst. Dankeschön. Mensch. Wird hoffentlich werden. Ja. Ich glaube, man darf Kopf einfach nicht in den Sand stecken. Ja, genau. Auch wenn es hart ist. Denk mal, Dennis, der kann da auch von reden. Genau. Und dass du dann Leben neu anfangen kannst mit einem neuen Job. Was würdest du gerne machen? Was würdest du lernen neu? Das ist schwer. Also ich sag mal, ich durfte die Berufe, die ich jetzt gerne machen würde, darf ich leider nicht von der Belastung. Naja, was gibt's denn? Ich habe aber die Hoffnung, irgendwie noch vielleicht dann doch Ergotherapeutin, so die Richtung was zu machen. Das ist nicht schlecht. Das ist oder gut. Aber im medizinischen Bereich vielleicht zu bleiben, um vielleicht auch Leuten durch eigene Erfahrung vielleicht helfen zu können. Also, oder so. Susanne, ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Lieben, lieben Dank. Alles, alles Gute und werd gesund. Und wenn es dir besser geht, aber auch wenn es ja nicht, wie auch immer, wie sich alles entwickelt, melde dich doch nochmal bei uns und erzähl mal, wie es sich alles weiterentwickelt hat, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Gerne. Würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Alles Gute, von ganzem Herzen. Tschüss. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. 1.50 Uhr haben wir. Philipp, 15 Jahre alt. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen. Hallo, Philipp. Weswegen rufst du mich an? Ja, wegen Selbstmordgedanken und ich habe auch versucht, mich selbst umzubringen oder wollte. Warum? Ja, weil ich habe Stress mit meiner Familie, in der Schule. Was heißt denn Stress mit der Familie? Ja, also ich streite mich mit meiner Mutter andauernd. Warum? Ja, weil, klar, ich bin im Moment in der Pubertät und da ist es ja, das kann schon unterschiedliche Gründe haben, das können sogar selbst die kleinsten Gründe sein. Mhm. Warum auch immer. Also es gibt keine großen Anlässe, es ist so kleine Nervereien und da entstehen Streitereien daraus. Ja. Das gleiche ist eigentlich so mit meiner Schwester. Wie alt ist deine Schwester? 17. Ja. Und in der Schule, was ist da los? Ja, also ich habe ein bisschen Übergewicht, es sind zwar nur 15 Kilo ungefähr. Wie viel wiegst du denn? 100 Kilo. 100 Kilo? Ja. Und wie groß bist du? 1,85. Das sind nur 15 Kilo Übergewicht? Ja, so ungefähr also. Und da trotzdem, das ist denen eigentlich recht egal. Die meisten, die da zur Schule gehen, sind, sage ich jetzt mal so, für mich sind Spargeltarzan halt, so sage ich das immer. Mhm. So, und dann, klar, ich sehe etwas anders aus als die und da müssen wir natürlich dann meinen, dass sie mich ärgern müssen. Mhm. Wie ärgern die dich? Wie ärgern die dich denn? Ja, die hänseln mich, ich werd fett und so und ja. Hast du einen Verbündeten zumindest oder ein paar Verbündete vielleicht? Ein paar schon, aber nicht viele. Wie reagierst du, wenn die dich so anmachen wegen deines Übergewichts? Ja gut, ich versuch's zu ignorieren. Es klappt eigentlich auch, aber trotzdem, es geht doch, also es belastet mich schon. Klar, das geht an die Substanz. Das geht an die Nerven. Und aufgrund dieser Sachen, zu Hause und Schule, war der Gedanke mal da, dass du dir das Leben nehmen wolltest. Ja, genau. Hast du es versucht auch, oder? Also ich, das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Ja, war vor 2 Jahren, stand ich an der Brücke, wollte runterspringen, das war, regnerisch, sehr regnerisch, die Mosel hatte halt Hochwasser. Mhm. Dann bin dann halt mitten in der Nacht raus, auf die Brücke und wollte dann halt springen, hab da 2 Stunden lang gestanden. Mhm. War am Überlegen, ob ich springen sollte, bin ich dann aber trotzdem nicht und meine Mutter hat das dann nicht bemerkt, dass ich weg war. Mann, da warst du 13? Ja, da war ich 13. Was für Ängste du ausgestanden hast und welche Sorgen du hattest, wenn man sowas macht? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Welche Rolle spielt dein Vater? Ja, also meine Eltern sind getrennt. Mein Vater wohnt ungefähr 500 Kilometer von mir weg. Ach so, das heißt, mit dem hast du keinen großen Kontakt? Nee, nur in den Ferien. Und der weiß davon nichts. Hast du denn, wenn du Kontakt hast, einen guten Kontakt zu ihm? Ja, also schon, wir telefonieren regelmäßig. Warum erzählst du ihm nichts davon? Ja, weil die hatten sich ja vorher auch immer gestritten und dann nachher streiten sie beiden sich wieder und dann bin ich mal wieder schuld. Mhm. Weil das ist schon oft passiert, dass ich dann schuld war. Ja, war das so? Mhm. Deswegen habe ich davor Angst. Also mit wem kannst du denn mal so richtig locker reden und dann so wie wir jetzt, dass du mal alles so erzählst? Mit wem? Ja, also ich, da ich so Schule schwänze, ne? Ja, seit 3 Wochen bin ich nicht mehr da gewesen. Du bist seit 3 Wochen nicht mehr in der Schule? Ja, also ich habe jetzt hier Schulschwänzerprogramm quasi. Da gehe ich dann von Montags bis Freitags von 9 bis 12. Und da kann ich dann auch mit denen reden, Was heißt Schulschwänzerprogramm? Wo gehst du denn dann hin, wenn du nicht zur Schule gehst? Ja, also das ist quasi in der Stadt. Da sind auch andere Schüler, also die wirklich Schule schwänzen, Probleme in der Schule haben und nicht mehr hingehen. Oder unregelmäßig. Und ihr hängt dann so ab? Nee, also wir lernen da schon was, so ist es nicht. Also lernen tut man da schon was. Wie, was ist das für eine Einrichtung? Ist das was Offizielles oder wie? Ja, eigentlich schon. Wer betreibt das denn? Ja, Palais heißt das. Wie, und da gehen Leute hin, die Schule schwänzen? Ja, also Kinder so in meinem Alter. Das ist ja voll. Ja, und deine Schule, meldet die sich ja nicht bei deiner Mutter, dass du nicht zur Schule gehst? Meine Mutter weiß das, aber ja, die hat das ja auch gesagt, dass ich da hingehen soll, weil ich habe ihr das schon mehrmals erzählt, dass ich geärgert werde. Ja. So. Also das, wo du da hingehst, da seid ihr ja ordentlich aufgehoben und man kann da auch lernen. Ja. Aber man muss dann nicht in seine Schule gehen. Nee, also das ist eine Alternative. Also wenn ich, weil klar, ich habe schon einige Fehltage und Sozialstunden dadurch. Ja, und da, also halt 3 Stunden lang, also ja. Wie soll ich das jetzt erklären? Ja, aber kriegst du denn den Stoff da auch so mit wie eigentlich also in deiner Schule? Also die Hauptfächer halt, also bei den Hauptfächern. Auf was für eine Schule gehst du? Auf eine Hauptschule. Auf eine Hauptschule. Das heißt, da ist ja eh bald Schluss dann, ne? Ja. Dann stehst du kurz vor deinem Hauptschulabschluss. Ja, es sind noch 2 Jahre. Noch 2 Jahre? Ja, ich bin erst in der 8. Ah ja. Ja. Was hat deine Mutter denn dazu gesagt, dass du nicht mehr zur Schule gehst? Ja, die ist natürlich auch mit ihren Enden, mit den Nerven am Ende. Dadurch, aber sie kann es ja nicht wirklich kontrollieren, weil sie um 5 Uhr schon aus dem Haus ist, da ist er schon arbeiten. Ja, das kann sie dann natürlich nicht wirklich kontrollieren. Diese Leute, wo du da morgens hingehst, da sind ja dann ja auch Lehrer. Ja, sozusagen. Sozusagen. Wissen die so ein bisschen um deine großen Probleme oder? Nein, also ich habe denen davon nichts erzählt, mache ich auch nicht. Na klar, also falls mich irgendwas bedrückt, das merken die natürlich schon, das sind sozusagen auch zum Teil Therapeuten. Ja. Weil die wollen ja auch gucken, dass ich dann auch wieder zur Schule gehe. Aber im Klartext heißt das ja, Philipp, dass du mit niemandem richtig redest. Nicht wirklich, nein, aber mit denen kann man schon gut reden. Ja. Aber so alles legst du denen nicht auf den Tisch? Nee. Nee. Und so richtig berätst du mit denen auch nicht, wie es in deinem Leben weitergehen soll? Nee, weil ich hatte ja am Dienstag schon mal angerufen. Und die Kollegin, die beim Telefon saß, die hat dann auch 2 Nummern gegeben. Ja, und da hatte ich bisher noch nicht angerufen, hatte ich noch nicht wirklich Zeit gefunden. Also, genau, ich finde ganz wichtig, Philipp, dass du einen ordentlichen Gesprächspartner findest. Ja. Weil gerade in der Situation, in der du drin hängst, du sagst es ja selbst, du bist noch in der Pubertät, dann gibt es Schwierigkeiten mit der Mutter, es gibt Schwierigkeiten in der Schule, dann das Übergewicht. Das kann einen in dem Alter umhauen. Und das wäre fast schon übermenschlich, wenn man das alleine stemmt. Du brauchst einen ordentlichen Gesprächspartner. Ja, da werden wir dir gleich wirklich behilflich sein. Das heißt, meine Psychologin wird dich da noch sehr gut beraten. Ich möchte dich aber noch was anderes fragen. Du sagst, dass du so, dass du über 100 Kilo wiegst. Ja. Wie kommt das? Ja, also ich habe ja vorher in Niedersachsen gewohnt. Und als wir hergezogen sind, ich wohne seit 7 Jahren hier. Und da war ich 8 Jahre alt. Und da kann man sich natürlich Freundeskreis, mitten aus dem Freundeskreis gerissen. Und als 8-Jähriger kann man das noch nicht so wirklich verkraften. Und da hast du gefuttert? Ja. Frust gefuttert? Genau. Und das machst du bis heute? Ja gut, es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also weil ich war früher, also als wir noch in Niedersachsen gewohnt haben, war ich den ganzen Tag unterwegs. Ja. Egal ob es geregnet hat, ob es geschneit hat oder sonst irgendwas. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Weißt du, das wäre doch vielleicht eine Aufgabe, die du dir selbst stellen könntest und die du selbst auch in die Hand nehmen könntest, dass du dir vornimmst, vielleicht auch durch sportliche Aktivitäten, die dich interessieren. Ich weiß nicht, ob dich Sport überhaupt interessiert. Geht so. Okay, da kann man sich ja vielleicht irgendetwas ausruhen, was so einigermaßen dein Ding ist. Und dass du dir ein richtiges Essprogramm aufstellst, dass du einfach abspeckst. Und ich glaube, dass in deinem Alter, wenn du da diszipliniert rangehst, dass du das gut schaffst, bald deine 50 Kilo runter zu haben, da sieht die Welt schon ganz anders aus. Und dann hast du auch ein Erfolgserlebnis für dich, weil du das alleine hingekriegt hast. Und so schwer ist das nicht, Philipp. Das weiß ich, ich habe es auch schon versucht, aber... Immer wieder versuchen. Weißt du, wenn man einmal scheitert... Ja gut, ich hab's mehrmals schon versucht, aber hat sich dann immer wieder geändert, weil die mich dann trotzdem weiter geärgert haben. Ja, aber du warst doch noch nicht auf 80 Kilo runter. Nee. Nee, das ist dein Ziel. 80 Kilo ist dein Ziel. Okay. Das sage ich dir jetzt. Und das kannst du in die Hand nehmen. Geh mal durch, was du vielleicht für ein Mist isst, was wirklich dick macht. Du musst ja nicht hungern. Also einfach nur die Sachen rauslässt, die fett machen. Und beweg dich und such dir irgendwas, wo du dich bewegen kannst. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist noch viel wichtiger. Du brauchst einen Gesprächspartner. Jetzt ist die Sendung rum, aber ich verspreche dir, dass wir uns gleich bei dir wieder melden und dann beraten wir das weiter, okay? Alles klar. Okay. Philipp, bis gleich. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik war Tobias Linke und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Im Fernsehen und im Radio morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.